telefon din träumenach ritt in das Morgenrot hinein. Ich blieb zurück und sah ihm nach und wollte stark und tapfer sein. Ich zieh die Tage und mach Kerben in das Holz. In weite Fernen geht mein Blick. Doch in den Nächten, da vergess ich meinen Stolz. Und bitte bringt ihn mir zurück. Er ist ein Walter, ein Walter, ein Walter. Der dritte Sommer zieht ins Land. Ob er noch lebt, ich seh mich so nach der Berührung seiner Hand. Er ist ein Walter, ein Walter, ein Walter. Er ist ein Walter.